Let's start getting ready to get started here. Macht euch bitte bereit, damit wir anfangen können. Lasst uns anfangen, damit wir heute einiges geschafft kriegen. Bitte gib uns die Adresse von dem Ehepaar, das besondere Erfolge hatte beim Nachwachsen von Körperteilen. Das ist leicht. Geh zu meiner Webseite. Wenn ich in die Staaten zurückgehe, werde ich 2 Wochen später auf einer Konferenz in Denver sprechen. Danach, in der ersten Juliwoche, werde ich in Arkansas sein. Die beiden werden dann ebenfalls da sein. Geht einfach auf meine Webseite zum Terminplaner und sucht nach Rogers in Arkansas. Dort findet ihr auch ihre Kontaktinformationen. Ich habe es jetzt hier nicht dabei, sonst würde ich es euch geben. Wenn ich mit Ihnen sprechen will, gehe ich genauso vor. Sie heißen Wayne und Sandy Womack. Ihr Dienst heißt Greater Works Ministries. What is that? Ministries? Greater Works Ministries. I think that's it. So, anyway, that's das kann ich euch als Anfangsinformation mitgeben. Weitere Informationen findet ihr auf ihrer Webseite. Als du gestern für mich gebetet hast, ist mein Bein um 4,5 Zentimeter verlängert worden. Ich habe noch 5 andere Probleme. Warum habe ich Jesus nicht gebeten, dass er auch die heilt? Ich weiß nicht, warum hast du es nicht? Ihr müsst gar nichts mehr ertragen. Ich erzähle euch was. Ich war in Valparaiso, Indiana, und davor war ich in Florida. Wir trafen uns dort in einem Haus, und ein Vater kam und brachte seine kleine Tochter mit. Er war Medikamententester für ein großes pharmazeutisches Unternehmen. Her father was a drug tester for a major drug company. And he tested the effects of drugs and things like that. Anyway, he brought her in there. Er brachte also seine Tochter zu uns. Sie war ungefähr 8 Jahre alt und saß in der ersten Reihe und machte sich Notizen. I mean, literally just amazing young lady. Ein erstaunliches Mädchen. Als wir fertig waren, fragte ich, wer von euch braucht Heilung? Und sie sagte, ich habe eine Nahrungsmittelallergie und kann keine Meeresfrüchte essen. Es war gegen 11 Uhr abends und wir haben nach einer Frage- und Antwortrunde angefangen zu beten. Also sagte ich, okay, im Namen Jesu, Allergie, du gehst jetzt. Und zu ihr sagte ich, geh los und versuche zu essen, was du vorher nicht essen konntest. Iss einfach. Und sie sagte, aber es ist spät, wo finde ich denn jetzt Meeresfrüchte? Und die Hausfrau sagte, oh, ich habe in meinem Kühlschrank ein paar gefrorene Shrimps. Die können wir kochen. Und das Gute ist, Curry ist ja auch da. Also, falls irgendwas passiert, dann bist du ja auch hier. Ich sagte, okay, und sie ging los, um die Shrimps zu kochen. Das Mädchen setzte sich hin und aß alles auf. Sie war vollkommen geheilt und hatte keinerlei Reaktion. Ich ging ungefähr 1 Jahr später nach Valparaiso. Wir waren in einer Kaserne der Nationalgarde, ein großes Gebäude. In der Mittagspause saßen die Leute draußen und es gab Leute, die brauchten Heilung. Ich sagte zu ihnen, ich möchte nicht, dass ihr weiter leidet. Wenn ihr also zum Beispiel Nahrungsmittelallergien habt und dann zu mir kommt, dann werde ich wahrscheinlich noch nicht mal beten, sondern euch vielleicht nur sagen, geht und esst, was ihr vorher nicht essen konntet. Nach der Pause kamen 4 Leute zu uns, die von ihren Nahrungsmittelallergien geheilt waren. Ich habe nicht gebetet, sondern einfach nur gesagt, geht und esst, was ihr vorher nicht essen konntet. Sie haben im Gehorsam darauf gehandelt und es funktionierte. Also sage ich euch, ihr müsst überhaupt nichts erdulden und ihr müsst noch nicht mal bis heute Abend warten. Denn was heute Abend passieren wird, ist keine Show. Wir werden keinen Aufruhr verursachen und kein Theater aufführen. Ich werde nichts Besonderes machen. Ich werde genauso sein, wie ich den ganzen Tag war. Wenn du zu mir kommst und mich bittest, für dich zu beten, dann werde ich für dich beten und du wirst geheilt werden. Es wird ohne Spektakel ablaufen. Warum also solltest du darauf warten? Fangt an und ihr erhaltet es jetzt schon. Es liegt an Jesus und es ist durch seinen Geist. Also seid einfach geheilt und empfangt es einfach jetzt schon und lasst euch von Gott berühren. Er möchte euch berühren. Er möchte euch so sehr helfen. Er wartet zwar darauf, dass ich meine Hände auf euch lege, aber er möchte euch helfen. Ihr müsst also nicht warten. Ganz schnell noch, hier eine Frage. Du sprichst über Heiligungserfahrungen, die Menschen früher empfangen haben. Wie können wir das heute empfangen und was hängt damit zusammen? Es ist einfach. Der Schlüssel, um irgendetwas zu empfangen, ist mit Vertrauen anfangen. Es ist kein Verfahren, sondern du entscheidest dich dafür, Gott zu glauben, dass dies möglich ist. Wenn du nicht glaubst, dass es möglich ist, kannst du es nicht empfangen. Wenn du glaubst, dass es möglich ist, dann kannst du es jederzeit empfangen. Also glaubst du einfach, dass es möglich ist und dass es richtig ist, dass du geheiligt wirst und ausgesondert wirst. Worüber wir wirklich reden, ist der Tod deiner alten Natur. Sag einfach Gott, was du willst. Meine es ernst und spiele nicht rum. Das sage ich normalerweise den Leuten. Aber der einfache Weg ist, geh auf die Knie vor Gott. Geh nach Hause, geh auf deine Knie und bleib dort, bis es weg ist. Steh nicht auf, bevor es gebrochen ist. Die Frage ist nicht, ob Gott es tun möchte, sondern ob wir so lange dranbleiben, bis wir es empfangen haben. Manchmal sieht man Leute in der Heilungsreihe stehen, die zu sich sagen, es dauert mir zu lang, das ist es nicht wert. Sie gehen aus der Reihe raus und gehen weg. Sie werden nichts erhalten. Aber wenn du lange genug stehen bleibst, dann rate mal, du wirst es erhalten. Aber viele wollen nicht lang genug bleiben, um es zu erhalten. Du musst nicht auf Gott warten, sondern er wartet auf dich. Hier ist eine schöne Frage. Gibt es irgendeinen Grund, warum du jeden Tag die gleiche Hemdfarbe trägst, nur mit verschiedenen Mustern? Okay. Ich habe bei meinen Hemden nur zwei Farben, weiß und schwarz. Damit habe ich es jeden Tag sehr leicht zu entscheiden, was ich anziehen möchte. Ich muss also nicht überlegen, welche Hose mit welchem Hemd zusammenpasst, ob das, was ich anhabe, harmoniert oder ob es sich beißt. Ich habe überhaupt keine Ahnung von solchen Sachen. Alles, was ich weiß, ist, dass ich mag, was ich mag. Wenn ich es mag, dann ziehe ich es auch an. Ich bin da wie ein kleines Kind. Ich könnte violette Hosen tragen und ein grünes Hemd. Wenn es mir gefällt, ist es mir egal, wie es aussieht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das gut aussieht. Wenn es für mich gut aussieht, dann reicht mir das. Also, ich habe weiße Hemden und schwarze Hemden. Seitdem ich hier bin, trage ich die schwarzen Hemden. Dafür gibt es zwei Gründe. Der erste ist, ich finde es hier eher kühl und die schwarzen Hemden halten dich wärmer. Stimmt's? Es absorbiert Wärmestrahlung. Nummer zwei, ihr wisst vielleicht, dass Schwarz Fett verbirgt. Ihr glaubt vielleicht, dass ich diesen Bart trage, weil ich ihn mag. Das stimmt. Seitdem ich ein Doppelkinn bekam, mochte ich diesen Bart. Wenn ich das Doppelkinn los bin, werde ich wahrscheinlich auch den Bart nicht mehr tragen. So ist es. Für alle, die das jetzt über die Kamera sehen, die Kamera fügt nochmal 10 Pfund, 40 Pfund hinzu. Tatsächlich habe ich ungefähr 20 Pfund Übergewicht. Ich bekomme nicht viele Gelegenheiten, mich sportlich zu betätigen. Das ist eine der Sachen, um die ich mich noch kümmern muss. Lieber trage ich schwarze Hemden, als meinen Bauch 6 Stunden lang einzuziehen. Es ist leichter. Ich versuche hier schnell durchzukommen. Frage: Curry, warum funktioniert das bei dir, aber bei mir nicht? Weil ich was Besonderes bin und Gott dich nicht mag. Just kidding. Okay. Nur ein Witz. Ich sage dir, es funktioniert. Und es hat für Tausende funktioniert. This has worked for thousands. Okay? Das hat nichts mit der Person oder einer Salbung zu tun oder dass irgendwer von uns etwas Besonderes wäre. Nichts in dieser Richtung. Es hat tatsächlich damit zu tun, wie hartnäckig du bist und wie viele heilige Kühe du losgeworden bist und wie wichtig es dir ist, einfach Menschen zu helfen. Das ist alles, worauf es ankommt. Es gibt ein paar Details und es gibt ein paar Dinge, die man noch sagen kann, die hilfreich sind. Aber wenn du das tust, was ich dir sage, dann wird es funktionieren. Falls es Widerstand gibt, dann gewöhn dich schon mal dran. Das ist das Leben, das wir als Christen führen, gegen Widerstand. In den ersten Tagen erwartete die Kirche Widerstand. Wenn wir heute auf Widerstand stoßen, denken wir, dass es Gott ist, der uns zurückhalten will. Nein, das stimmt nicht. Jesus sagt, es ist nicht möglich, ohne viel Bedrängnisse in das Königreich zu kommen. Da hast du es. Geh und werde bedrängt. Aber letzten Endes musst du es tun, denn es steht so in der Bibel. Also tu es weiter. Und wenn du es weiter tust, dann wird es funktionieren. Das ist die einfachste Art, es zu sagen. Nächste Frage. Bitte sag etwas über die Macht der Übereinstimmung mit anderen Gläubigen. Du brauchst keine. Ich weiß, das stört euch jetzt. Ihr braucht keine Übereinstimmung, um Dinge zu tun. Wenn es Übereinstimmung gibt, dann ist das wunderbar. Aber wenn es keine Übereinstimmung gibt, dann tu es einfach selbst. Rede dich nicht damit heraus, dass du allein bist. Schaut, wir glauben häufig, dass man 10.000 Menschen zusammenbringen muss, die dann alle in Einheit das Gleiche beten, damit wir irgendetwas ändern können. Aber das stimmt nicht. Erstens kannst du mit 2 Leuten mehr erreichen als mit 10.000, denn es ist einfacher, 2 in Übereinstimmung zu bekommen als 10.000. Aber letzten Endes brauchst du die Macht der Übereinstimmung nicht, um Kranke zu heilen. Wenn Übereinstimmung da ist, wunderbar. Wenn nicht, mach's einfach allein. Du wirst alleine vor Gott stehen. Das beantwortet eine Menge Fragen, die ich bekommen habe, anscheinend von Frauen. Sie fragen mich, was ist, wenn die Ehemänner nicht einverstanden sind mit dem, was ihre Frauen tun? Sollte ich das dann tun? Sollte ich es nicht tun? Du hast keine Wahl. Also ich weiß, dass sich Ehefrauen ihren Männern unterordnen und so weiter. Aber du musst dich entscheiden zwischen Unterordnung und Ungehorsam. Dann ist es besser, gegenüber einem Ehemann ungehorsam zu sein, als gegenüber Gott ungehorsam zu sein. Also tust du, was Gott dir befohlen hat. Ich sage jetzt etwas, was nicht sehr beliebt ist. Aber es ist so. Als ich geheiratet habe, wusste meine Frau, wie ich denke. Sie hatte mich häufig auch schon davon reden gehört. Also sie weiß davon. Ich sage das jetzt nicht, weil sie nicht hier ist. Sie ist deswegen nicht hier, weil sie mit meinem neuen Enkelkind zu Hause ist. Und sie hört nicht auf, mir Fotos auf mein Handy zu schicken und mir zu zeigen, was ich verpasse. Es ist also nicht fair, was sie tut. Es ist falsch. Als ich sie fragte, ob sie mich heiraten will, waren wir damals in einer kleinen Stadt. Wir liefen auf einem Feldweg und unterhielten uns. Und als ich ihr das Folgende sagte, wusste ich noch nichts von John Lake, von diesem Dienst oder der Prophetie über mich. Ich hatte keine Ahnung. Trotzdem sagte ich zu ihr, wenn du bei mir bleibst, dann wird dein Name in der ganzen Welt bekannt werden. Ich weiß nicht, was auf mich zukommen wird, aber ich weiß eins. Gott hat einen Plan für mein Leben. Wie dieser Plan aussieht, kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß, ich werde die ganze Welt bereisen. Und wenn du bei mir bleibst, dann wirst du auch in der ganzen Welt bekannt werden. Ich habe damals nicht versucht, bekannt zu werden. Denn du kannst kaum dafür sorgen, dass du berühmt wirst. Besonders wenn du im Dienst Gottes stehst, ist es fast unmöglich, solche Dinge geschehen zu lassen. Man könnte zwar bestimmte Sachen machen, aber wenn du etwas Integrität besitzt, wirst du das nicht tun. Also, es ist unmöglich, da etwas zu tun, ohne seine Integrität zu verlieren. Du musst es Gott tun lassen. Ich sag euch, ich habe alles falsch gemacht. Alles falsch. Ich tue nichts dazu, was nötig wäre, so einen Dienst aufzubauen. Leute haben mir gesagt, du musst das jetzt so machen oder so. Aber das mache ich nicht. Und ich habe Gott vorher gesagt, Gott, wenn ich falsch liege, das Letzte, was ich tun will, ist Leute in die Irre führen. Also, wenn ich falsch liege, dann schließ diesen Dienst. Beende ihn einfach. Mach ein Ende damit. Mir liegt nichts daran. Es ist mir lieber, er wird beendet, als dass ich jemanden in die Irre führe. Interessant ist, seitdem ich so bete, explodiert die ganze Sache. Offensichtlich ist Gott verantwortlich, denn ich mache gar nichts. Ich kann euch ehrlich sagen, ich habe keinen Anteil daran, dass das so passiert. Es ist einfach Evangelium. Nur Evangelium. Verkünde das Evangelium und es funktioniert. Also, als ich meine Frau traf, habe ich ihr das so gesagt. Ich hatte vorher all die familienfreundlichen Predigten gehört. Ich hörte von Prioritäten und diesem Zeug. Bevor wir geheiratet haben, sagte ich zu meiner Frau, das ist meine Bedingung. Gott hat mich seit meiner Kindheit berufen. Er kannte mich schon da. Er hat mein Leben gerettet. Meine Mutter widmete mich Gott. Ich habe ihm schon als Kind gehört. Das bedeutet nicht, dass ich immer richtig gelebt habe. Das tat ich nicht. Ich war vielleicht 10 Jahre bestenfalls ein Namenschrist, ungefähr von 9 bis 17. Ich wusste, dass Gott bei mir ist, ein paar ungewöhnliche Dinge sind passiert, aber ich war kein guter Christ, so wie man sich einen guten Christen vorstellt. Zu meiner Frau sagte ich, Gott hatte mich schon reserviert, bevor ich dich getroffen habe. Ich weiß, was gelehrt wird, aber ich muss dir sagen, Gott wird immer an erster Stelle stehen. God will always be first. First. Und ich werde Gott gehorchen, egal wie viel es kostet. Wenn Gott zu mir sagt, geh, dann werde ich zusammenpacken und gehen. Wenn du entscheidest, nicht mit mir zu gehen, dann werde nicht ich es sein, der dich verlässt, sondern du entscheidest dich, Gott nicht zu folgen. Denn ich werde gehen. Und wir sind seitdem bestimmt ein Dutzend Mal umgezogen, quer durchs Land. Ich habe Stellen angenommen und gekündigt. Ich wurde von vielen Leuten dafür kritisiert. Zu dieser Zeit besonders von meiner Schwiegermutter. Sie ist immer noch meine Schwiegermutter, aber was ich meine, sie hat mich zu dieser Zeit sehr stark kritisiert. Als ich meine Frau traf, gehörte meine Schwiegermutter zu den Zeugen Jehovas. Deshalb haben wir viele Dinge nicht auf die gleiche Weise gesehen. Ich war damals einfach ein Baptist aus dem Süden Amerikas, der eine Menge Fragen zur Kraft Gottes hatte. Ich habe das Leuten schon früher erzählt. Der Grund, warum ich die Dinge so sehe, hängt mit meiner Schwiegermutter zusammen. Ich sagte ihr, das ist deine Schuld. Als du mich mit der Lehre der Zeugen Jehovas beworfen hast, hatte ich keine Antwort. Alles, was ich hatte, war die Lehre der Baptisten, also las ich die Bibel und fand heraus, dass wir beide im Unrecht waren. Ich sagte zu ihr, der Grund, warum ich so glaube, hängt mit dir zusammen und einfach der Nachforschung, die ich daraufhin betrieben habe. Trotzdem hat sie mich jahrelang kritisiert. Denn häufig packten wir alles ein, luden die Kinder ins Auto und zogen quer durch die USA. Häufig hatten wir gar nichts. Wenn ich dir beschreiben würde, wie wir damals gelebt haben, du würdest es nicht glauben. Es war nicht immer gut, es war nicht immer angenehm und es war nicht immer bequem. Meine Kinder hatten nicht immer das Beste. Aber ich musste einfach die Antworten finden, die wir brauchten. Meine Schwiegermutter sagte zu mir, du ziehst die Kinder einfach nur von einem Ort zum anderen. Ich antwortete, nein, du irrst dich, ich habe gar keinen Ort, zu dem ich sie ziehen könnte. Wir verließen den einen Ort und gingen in die Mitte von nichts. Wir hatten häufig gar nichts. Inzwischen arbeitet meine Schwiegermutter für mich. Sie transkribiert meine CDs. Sie sah die Änderungen in unserem Leben. Sie kannte mich, als ich ein Taugenichts war. Also, ich liebte Gott, aber ich lebte nicht vor ihm. Ich war einer von diesen Auf- und Ab-Christen. Gott, du bist großartig. Dann wieder zurückgefallen. Oh Gott, ich bin so schlecht. Wie kannst du je etwas mit mir anfangen? Und dann ging es wieder hoch und dann wieder runter. Viele Jahre lang. Ich habe nichts wirklich richtig gemacht. Ich kam nicht durch die Kirche davon weg. Ich habe nicht das gemacht, was man machen sollte. Beförderung im Reich Gottes kommt nicht durch Menschen und es kommt auch nicht durch das System. Aufstieg im Reich Gottes kommt durch Offenbarung und dem Gehorsam gegenüber dieser Offenbarung. Du willst im Reich Gottes weiterkommen? Bitte um Offenbarung und sei ihr gehorsam. Und wenn du das tust, wird Gott deine Grenzen erweitern und deinen Einfluss vergrößern. So einfach ist das. Ich sagte also zu meiner Frau, Gott wird immer an erster Stelle stehen. Die Familie steht immer an zweiter. Ich werde Gott dienen und niemals darf die Familie dem Dienst in den Weg kommen. Meine Kinder wissen das, meine Frau weiß das. Ich weiß, das ist nicht populär, so etwas zu sagen. Das wird im Allgemeinen nicht gepredigt. Aber meine Kinder wissen Bescheid. Ich war in Colorado und meine Tochter war mit ihrem ersten Kind schwanger. Das ist jetzt ungefähr 6 Jahre her. Ich habe damals auch den DHT gelehrt und war gerade mittendrin. Bei ihr begannen plötzlich die Wehen, obwohl sie eigentlich noch 1,5 Monate haben sollte. Und dann gab es eine ganze Reihe von Komplikationen. Ihr Blutdruck ging plötzlich hoch und sie kam in toxische Blutarmut. Alles Mögliche. Zack, zack, zack. Also ich bin gerade mitten im Seminar, ungefähr 1,000 Meilen entfernt. Damals war ich nicht, wie sonst auch, nach Colorado gefahren, sondern bin geflogen. Meine Frau rief an, Curry, du musst für Crystal beten. Die Wehen kommen vorzeitig. Es war 2 Monate vor dem Termin. Als er geboren wurde, wog er um die 4 Pfund. Mein Schwiegersohn konnte ihn in der Handfläche einer Hand halten. So klein war er. Die Ärzte sagten ganz viel, nichts davon war gut. Crystal war damals 21 oder 22 Jahre alt. Sie sagten, sie ist jetzt schon in toxischer Blutarmut. Damit könnte sie einen Schlaganfall bekommen und andere Sachen. Es war alles ganz schlimm. Als ich diese Nachricht bekam, rief ich während der Pause des DHT zu Hause an. Dann sprach ich mit Crystal und sie sagte, Papa, wo bist du denn? Ich sagte ihr, ich bin in Colorado und unterrichte den DHT. Aber ich brauche dich hier. Das war nicht einfach für mich. Ich wollte dort sein. Ich wollte aufs nächste Flugzeug springen und zu ihr fliegen. Aber ich sagte ihr, es gibt nichts, was ich dort für dich tun kann, was ich nicht auch von hier aus tun kann. Und ich sagte zu ihr, wenn ich jetzt meine Arbeit hier liegen lasse, weil der Teufel dich angreift, dann wirst du von jetzt ab immer wieder das Ziel sein, immer wenn ich auf das Missionsfeld hinausgehe. Wenn der Teufel merkt, dass er mich damit von meinem Auftrag abhalten kann, dann wirst du das Ziel werden, auf das er schießen wird. Das Beste, was ich für dich tun kann, ist beten und hierbleiben. Das fiel mir nicht leicht. Aber das ist Kriegsführung und du musst dich wie ein Soldat benehmen. So wie Paulus zu Timotheus schrieb, sei ein guter Soldat und erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Es ist nicht leicht. Wenn es leicht wäre, würde er sagen, ertrage die Leichtigkeit. Aber er sagt stattdessen, ertrage die Widrigkeiten. Also blieb ich dort. Wir beteten und schlugen dieses Ding. Es verschwand. Und in der nächsten Pause rief meine Frau wieder an und erzählte mir von der nächsten Komplikation. Und so kämpften wir für ungefähr 8 Stunden lang, immer in den Pausen. Wir schlugen es und es ging weg. Dann kam das nächste. Wir schlugen auch das. Es war eine nicht enden wollende Schlacht. Sie fand in den Pausen des DHT-Seminars statt. Und immer wenn die Pause zu Ende war, bin ich zurückgegangen und habe den DHT gelehrt. Ich konnte niemandem von meiner Tochter erzählen. Ich musste das lehren, was wirklich funktioniert. Keiner wusste, was mit meiner Tochter los ist. Der Einzige, der Bescheid wusste, war der Pastor. Er kam zu mir und sagte, wir können das verschieben. Wir setzen dich in ein Flugzeug und du kannst in ein paar Stunden in Dallas sein. Ich sagte ihm, nein, ich werde bleiben und wir machen das hier. Als alles vorbei war, war meine Tochter okay und das Baby war in Ordnung. Wir beendeten den DHT und ich ging danach nach Portland in Oregon. Es dauerte dann insgesamt noch 2,5 Wochen, bevor ich wieder nach Hause kam. Ich lernte meinen Enkelsohn erst kennen, als er 3 Wochen alt war. Damals hatte ich kein Telefon, mit dem man Fotos verschicken konnte. Aber ich wollte meine Enkel nicht aufwachsen lassen und ihnen erzählen, dass es das Allerwichtigste sei, das Evangelium zu predigen und dann aus dem Erntefeld zu gehen und nach Hause fahren, sobald jemand ein Problem hat. Wenn sich mein Enkelsohn später die Fotos seiner Geburt anschauen wird, wird er fragen, wo ich gewesen bin. Dann werde ich ihm sagen können, ich war draußen und habe das Evangelium gepredigt. Und es wird ihm deutlich machen, dass auch er nicht wichtiger ist als das Evangelium. Das Evangelium verkündigen ist das Allerwichtigste. Denn es geht hier um die ewige Zukunft von Menschen, nicht nur um ein momentanes Wohlfühlen. Vielleicht hilft euch das zu verstehen, wie wichtig das ist. Das ist kein Spiel, sondern Ernst. Es geht hier nicht um Predigen. Machen wir weiter. Soweit es das Design auf meinem Hemd betrifft, das war schon vorher drauf. Meine Tochter Rebecca half mir, es auszuwählen. Denn ich hatte mir angewöhnt, die ganze Zeit Westen zu tragen. Sie sagte, damit würde ich alt aussehen und dass die Kinder nicht mehr auf mich hören würden. Und da die Jugend unsere Zukunft ist, müssen wir die Jugend hier reinkriegen, denn sie müssen diese Botschaft hören. Sie brachte mich in ein Kaufhaus, half mir Kleidung auszusuchen und hier bin ich. Und seitdem wir das getan haben, ist der Anteil Jugendlicher bei unseren Treffen um 30% gewachsen. So, it hasn't made me any younger. Ich bin dadurch nicht jünger geworden, obwohl ich mein Alter auch vorher nicht gespürt habe. Meine Frau wird euch sagen, dass sie 4 Kinder aufgezogen hat und dass ich der Älteste wäre. Das stimmt leider. Wir jagen uns immer noch durchs Haus und springen über die Möbel und solche Sachen. Wenn wir bei Walmart einkaufen, gehen wir in den Gang mit dem Toilettenpapier. Die anderen Kinder auf die andere Seite und dann schmeißen wir Klopapier über die Regale und wir versuchen, die anderen zu treffen. Daneben! Solche Sachen eben. Ich genieße das Leben. Ich bin einfach ein großes Kind, sitze auf dem Fußboden, jedermann im Weg und jeder ärgert sich. Aber niemand kann was sagen, weil meinem Papa die Firma gehört. Nächste Frage. Wenn die Schrift sagt, macht Jünger, heißt das, dass wir demjenigen Zeugnis geben, die Person für Christus gewinnen und ihm zur Reife helfen? Oder heißt es, dass die Leute sich bekehren und wir sie dann zur Kirche bringen, damit sie dort zu Jüngern werden? Hirten produzieren keine Schafe. Schafe produzieren Schafe. Hirten sollen euch lehren, wie man Schafe gewinnt und wie man sie reproduziert. Alles reproduziert sich nach seiner eigenen Art. Der Pastor soll nicht jeden zum Jünger machen, sondern du musst das tun. Ihr habt sie bekehrt, ihr habt sie geboren, ihr sollt sie erziehen. Wir haben dieses Bequemlichkeitsdenken, wo Männer Babys haben wollen und dann die Frauen alleine lassen, damit sie sich um sie kümmern. Nein, die Menschen, die für die Geburt verantwortlich sind, sollen sie auch erziehen. Wenn sie durch euch geboren werden, dann zieht ihr sie auf. Du sagst, ich weiß nicht, wie das geht. Und dann ist es am besten, wenn du dich jetzt daran machst und es lernst. Denn es ist deine Aufgabe. Der fünffältige Dienst ist dazu da, die Gläubigen zu lehren, wie sie die Arbeit tun können. Und die Arbeit besteht darin, die Verlorenen zu retten und Jünger zu machen. Ihr gewinnt sie, ihr macht sie zu Jüngern. Wie würde es euch gefallen, wenn jemand viele Babys bekommt und sie dann bei euch abliefert, damit ihr euch um sie kümmert? Hier, ich habe sie geboren und du darfst sie jetzt aufziehen. Ihr denkt vielleicht, wie süß, denn es sind ja Babys. Aber ich sag euch, der Pastor denkt überhaupt nicht so, wenn ihr anfangt, frischgeborene Gläubige in seine Kirche zu bringen und bei ihm abzuladen. Nein, du erledigst deine Aufgabe. Junge, ihr seid ziemlich still geworden. Okay, lasst uns weitermachen. Wo fangen wir an? Ich weiß, wir werden etwas aus der Bibel erarbeiten, was bestimmt sinnvoll ist, wenn wir daran denken, dass das hier ein Bibelseminar ist. Dann gehen wir zuerst, wie nähere ich mich dem Ganzen? Was ist jetzt passend für euch? Okay, gut. Gehen wir in den Galaterbrief. Entschuldigt, ich arbeite mit einer neuen Bibel. Die Seiten kleben noch zusammen. Die Sachen sind nicht dort, wo ich sie liegen gelassen habe. Stuff isn't where I left it. Work. There we go. Galatians. Galaterbrief. Ich sag euch, ihr müsst im Galaterbrief leben. Galater, Epheser, Philipper, Kolosser. Mann, das sind richtig gute Bücher. Those are some good books. Okay. Wir haben geredet über das Denken des Alten Bundes und das Denken des Neuen Bundes. Stimmt's? So go with me to Galatians chapter 3. Gehen wir zu Kapitel 3, Galater 3, Vers 1. Paulus schreibt, O ihr törichten Galater. Das ist eine gute Art, ein Kapitel zu beginnen, oder? Wer hat euch verhext, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Das ist schon starke Sprache, oder? Zunächst mal, Jesus hat gesagt, wenn du deinen Bruder einen Toren nennst, dann droht dir das Feuer der Hölle. Und er hat sie gerade törichte Galater genannt. Also anscheinend war Paulus nicht wirklich glücklich über sie. Er war ziemlich verärgert mit der Situation. Wenn ihr euch den Galaterbrief durchlest, seht ihr, dass die Frage hinter allem ist, was macht ihr da bloß? Ihr kamt aus der Freiheit des Christus und bewegt euch jetzt unter das Gesetz zurück. Ihr habt euch zu Christus bekehrt und dann kommen die Juden und sagen euch, dass ihr trotzdem das Gesetz halten müsstet. Aber Jesus ist das Ende des Gesetzes für die Suche nach Gerechtigkeit, für alle, die glauben. Also gehst du nicht zurück unter das Gesetz, damit es dich vor Gott gerecht macht. Jesus hat das Gesetz vollkommen für dich erfüllt. Und die Bibel sagt, dass die Gerechtigkeit des Gesetzes in uns erfüllt ist, wenn wir seine Gebote erfüllen, indem wir Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Darin liegt das Gesetz und die Propheten. Du musst die 3000 Gesetze des Alten Testaments nicht kennen. Und nur um das zu erwähnen, es gibt 1050 Gebote im Neuen Testament. 1050. Aber du musst sie nicht kennen. Du kannst sie alle halten, ohne sie zu kennen, indem du Gott liebst und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist alles. Ist das nicht viel einfacher? Viel leichter, als alle 1050 auswendig zu lernen. Allerdings, wenn du alle 1050 auswendig lernst, könntest du ein guter Pharisäer sein. O ihr törichten Galater, wer hat euch verhext, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Er sagt hier, mich interessiert nur eine einzige Sache, nur eine Frage, auf die ich eine Antwort möchte. Habt ihr den Geist empfangen durch eure Werke dem Gesetz gemäß oder durch das Hören mit Glauben? Also, wie habt ihr den Geist bekommen? Indem ihr das Richtige getan habt? Oder indem ihr gehört habt, dass ihr ihn bekommen könnt und indem ihr einfach vertraut habt? Seid ihr so töricht, dass ihr, was der Geist begonnen hat, durch das Fleisch vollenden wollt? Mit anderen Worten, sagt mir, was Gott in euch angefangen hat, das wollt ihr selber vollenden? Ihr könnt fertigstellen, was Gott angefangen hat. Darum geht's ihm hier. Habt ihr so viel vergebens ertragen, wenn es denn vergebens war? Mit anderen Worten, ihr habt das alles für den Namen Christi erduldet. All das für gar nichts, wenn ihr unter das Gesetz zurückgeht. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es durch Gesetzeswerke oder durch das Hören mit Glauben? Wir wissen, dass es durch das Hören mit Glauben und nicht durch die Werke des Gesetzes ist. Also fragt er sie, warum wollt ihr unter das Gesetz zurück? Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind. die aus Glauben sind. Diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, nicht durch das Halten des Gesetzes. Ihr seid durch den Glauben gerechtfertigt, nicht weil ihr das Gesetz haltet. Verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Falls ihr euch fragt, was das mit Heilung zu tun hat, es hat mit dem zu tun, wer du in Christus bist, was die Basis dafür ist, wie du mit Heilung dienst. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Hört ihr das? Unter dem Fluch, nicht unter den Flüchen, der Fluch, Einzahl. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Mit anderen Worten, wenn ihr unter das Gesetz zurückgeht, dann müsst ihr jedes Einzelne vollkommen halten. Denn wenn ihr nur eins brecht, seid ihr des ganzen Gesetzes schuldig. Also, wir wollen nicht unter das Gesetz zurück. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht durchs Gesetz. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Hört ihr? Ihr könnt das Gesetz halten und es wird kein Glaube sein. Und wenn es nicht aus Glauben ist, gefällt es Gott nicht. Also sogar, wenn ihr dieses Gesetz haltet, könnt ihr Gott nicht gefallen. Warum also versucht ihr so hartnäckig, das Gesetz zu halten? Ich sage nicht, dass ihr unmoralisch oder dumm leben sollt. Das muss ich euch gar nicht sagen. Ihr macht es sowieso, wenn ihr es wollt. Er schreibt, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Aber jetzt passt auf. Christus hat. Was bedeutet hat? Es ist Vergangenheit. Das ist also schon erledigt. Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes. Steht das hier? Von dem Fluch des Gesetzes, nicht den Flüchen des Gesetzes. 5. Mose 28, ich bin sicher, dass ihr das schon vorher gehört habt. In 5. Mose 28, Vers 1 heißt es, wenn du diese Dinge tust, dann bist du gesegnet. Und ab Vers 15, falls du das nicht tust, dann kommen Flüche über dich. Dann sagen manche Leute, wenn sie das hier in Galater, Vers 13 lesen, Christus hat uns erlöst von den Flüchen. Und dann lesen sie nach, was die Flüche des Gesetzes sind. Wenn du nicht tust, was dir geboten ist, dann werden deine Herden, deine Tiere sterben und so weiter. All dieses schlimme Zeug. Stimmt's? Es ist so, Menschen haben es missinterpretiert aufgrund eines Wortes, eigentlich nur eines Buchstabens. Sie haben aus Fluch Flüche gemacht. Aber es heißt nicht, ihr seid erlöst von den Flüchen des Gesetzes. Es heißt, ihr seid erlöst vom Fluch des Gesetzes. Der Fluch des Gesetzes ist nicht die Flüche des Gesetzes. Der Fluch des Gesetzes ist, unter dem Gesetz zu sein. Versteht ihr? Er hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Das Gesetz war der Fluch. Unter dem Gesetz zu sein, war der Fluch. Aber dass wir vom Fluch des Gesetzes frei sind, heißt noch mehr. Auch die Flüche gelten nicht mehr für uns. Also in einem bestimmten Sinn haben die Leute recht, die sagen, wir sind von den Flüchen des Gesetzes erlöst. Aber sie sehen nicht die ganze Wahrheit, wenn sie sagen, wenn du das Richtige tust, dann wirst du gesegnet und wenn du das Falsche tust, dann wirst du verflucht. Ich habe Neuigkeiten für euch. Es gibt keinen Fluch mehr. Ihr fragt natürlich, warum passieren dann solche Sachen? Nun, es gibt immer noch Saat und Ernte, aber es ist kein Fluch in dem Sinne, dass Gott dich verflucht. Es ist eher so, dass du nicht gesegnet wirst, weil Gott dir in bestimmten Fällen nicht helfen kann. Es sei denn, jemand anders bringt dir Hilfe. Denn du hast dann nicht das Recht, dir selbst zu helfen, versteht ihr? Es geht weiter in Vers 13. Christus hat uns losgekauft, Vergangenheit, von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Also wieder, nicht Flüche, sondern ein Fluch für uns geworden ist. Das war's, was er wegnahm, den Fluch des Gesetzes. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit, Vers 14, damit der Segen Abrahams durch Jesus Christus zu den Nationen komme. Der Segen Abrahams. Was war der Segen Abrahams? Der Segen Abrahams war, dass der Geist Gottes in den Menschen wohnen würde, dass er den Geist empfangen würde. Damit der Segen Abrahams durch Jesus Christus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also der Segen Abrahams war, dass wir die Verheißung des Geistes empfangen können. Darum geht es hier. Viele Leute denken, der Segen Abrahams sind Reichtümer und Häuser und Tiere und Autos und so etwas. Irdisch Gesinnte denken so. Geistliche Menschen suchen nicht nach irdischen Segnungen. Ich sage nicht, ihr werdet nicht irdisch gesegnet werden, das werdet ihr. Aber das Wichtige ist, dass uns nicht irdische Segnungen versprochen werden, um der irdischen Segnungen willen. Uns sind geistliche Segnungen versprochen, denn wir sind geistlich gesegnet. Und das manifestiert sich ebenfalls im physischen Bereich. Denkt dran, was Jesus sagt. Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann werden euch all diese Dinge hinzugefügt werden. Er sagte, macht euch keine Sorgen darüber, was ihr tragen oder was ihr essen sollt, denn darüber machen sich nur die anderen Völker Sorgen. Mit den anderen Völkern sind hier die Heiden gemeint. Er sagt also, das ist das, wonach die Heiden streben. Die Heiden machen sich Sorgen darüber, was sie essen sollen. Die Heiden machen sich Sorgen darüber, was sie anziehen sollen. Die Heiden machen sich Sorgen darüber, wer ihre Rechnung bezahlt, denn sie haben keinen Gott, der für sie sorgt. Versteht ihr? Er sagt, seid nicht so wie die. Kümmert euch zuerst um das Königreich. Und wenn ihr euch zuerst um das Königreich kümmert, dann werdet ihr gesegnet werden. Durch Abraham wird der Geist auf euch kommen. Das ist der Segen Abrahams. Wenn der Segen auf euch kommt, wisst ihr, dass ihr zur Familie gehört. Und wenn ihr zur Familie gehört, wird natürlich für euch gesorgt werden. Saat und Ernte funktioniert, aber ich lebe nicht mehr nach Saat und Ernte. Saat und Ernte ist ein natürliches Gesetz. Jeder kann durch Saat und Ernte leben. Aber ich sage euch, niemand kann sich aus einer Krise hinaus säen, obwohl die Fernsehprediger das häufig behaupten. Wenn sie sagen, wenn du ein Wunder brauchst, dann musst du jetzt dafür säen. Nein, das geht nicht. Bei jeder Saat gibt es eine Wachstumszeit und eine Erntezeit. Bei einer Krise brauchst du nicht Saat und Ernte, sondern ein Wunder. Ein Wunder hat nichts mit Saat und Ernte zu tun. Ein Wunder verletzt die Gesetze von Saat und Ernte. Ich sollte vielleicht sagen, es ersetzt zeitweilig das Gesetz von Saat und Ernte. Versteht ihr? Aber ich lebe nicht mehr mit Saat und Ernte. Sehe ich noch? Ja. Ernte ich damit? Ja, das tue ich auch. Aber ich lebe nicht davon. Ich lebe nach Prinzipien des Königreichs. Ich lebe nicht nach irdischen Gesetzen, sondern nach Königreichsgesetzen. Ein Königreichsgesetz ist, ich bekomme, was immer ich brauche, wenn ich es brauche, denn alles im Königreich gehört mir. Versteht ihr? Als ich das verstanden hatte, sind meine Spenden gestiegen von 10%, dem bloßen Minimum, zu über 40%. Denn ich hatte erkannt, dass ich Gott noch mehr geben kann und es mir nichts schaden wird, weil Gott für mich sorgt. Wenn ihr das verstanden habt, wird das alles für euch ändern. Es wird deine Finanzen ändern, es wird deine Gesundheit ändern, es wird alles ändern. Als ich sagte, dass es deine Gesundheit ändern wird, habe ich nicht über Geld gesprochen, also dass du Geld für deine Gesundheit ausgibst. Ich meinte, dass du nach diesem Prinzip leben wirst. Das Königreichsprinzip ist, alles, was er hat, gehört auch dir. Wenn er dir Jesus gegeben hat, wird er gar nichts zurückhalten. Wenn er dir das Beste gegeben hat, dann wird er dir nichts Geringeres zurückhalten, versteht ihr? Jesus ist ein Geschenk von Gott an dich und du musst erkennen, wie wertvoll dieses Geschenk ist. Gott gab dir sein Wertvollstes. Wenn er dir das Beste gibt, dann wird er nichts zurückhalten. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Brüder, ich rede nach Menschenart. Also mit anderen Worten, ich rede jetzt wie ein Mensch. Vor kurzem kam ich in Schwierigkeiten. Also nicht Schwierigkeiten, mir wurde etwas vorgeworfen. Da ist ein Unterschied. Bevor ich hierher kam, schrieb ich etwas auf Facebook. Einigen Leuten gefiel unser Symbol nicht, denn es hat ein Kreuz und eine Krone darin. Manche sehen darin ein Symbol der Freimaurer und schrieben, wir sollten es nicht benutzen. Und ich sagte, ich weigere mich, vor einem Teufel zu kapitulieren, indem ich das Kreuz und die Krone nicht mehr verwende, weil irgendein Kult es benutzt. Ich weigere mich. weil vereinnahmen sie jedes Symbol und dann kannst du gar keins mehr verwenden. Also habe ich mich geweigert und zurückgeschrieben, wisst ihr was, das werde ich nicht tun. Möglicherweise hätte ich das Wort vielleicht benutzen sollen. Möglicherweise hätte ich schreiben sollen, lasst uns mal annehmen. Oder so etwas Ähnliches. Denn Christen sind sehr spitzfindig. Man muss sehr vorsichtig sein, wie man die Worte benutzt. Aber vielleicht sollten wir uns nicht darüber Sorgen machen, welche Symbole die Freimaurer benutzen, sondern vielleicht sollten sie sich Gedanken machen, welche Symbole wir benutzen. Versteht ihr? Vielleicht sollten wir mal auf ihre Symbole schauen und sagen, hey, Moment mal, Satanisten benutzen ein Pentagramm. Aber wer sagt denn, dass nur der Teufel ein Pentagramm benutzen darf? Vielleicht sollten wir es von ihnen zurückholen und sagen, dieser fünfeckige Stern steht für den fünffältigen Dienst. Wie gefällt euch das? Und dann werden einige Leute ganz ängstlich. Oh, das gehört dem Teufel. Ihr Hühnerchristen, als ob das irgendwie wichtig wäre. Ich oder jemand anders könnten hier ein Pentagramm auf den Boden malen und ich stelle mich rein und predige und die Kraft Gottes wird immer noch hier sein. Symbole haben nur die Macht, die ihr ihnen gebt. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Es wird Zeit, dass ihr das erkennt. Wenn der Teufel unter euren Füßen ist, stellt auch seine Symbole unter eure Füße. Die Leute sagen, dass der Ziegenkopf ein Symbol des Satanismus sei. Nein, der Ziegenkopf erinnert mich an den Sündenbock, der die Sünden in die Wüste getragen hat und dort sterben musste. Stellt euch vor, ihr redet mit einem Satanisten, der Tätowierungen hat, ein Pentagramm auf dem Arm. Und ihr sagt ihm, oh hey, du hast ein Pentagramm auf dem Arm. Ja, das habe ich. Weißt du, wofür das steht? Wirklich? Das wusste ich nicht. Und ich habe das auf Facebook geschrieben. Vielleicht sollten wir das auf dem Kopf stehende Kreuz nicht als Ablehnung des Christentums ansehen, sondern als Symbol für die Demut des Apostels Petrus, der sagte, ich bin es nicht wert, genauso gekreuzigt zu werden wie mein Herr. Statt also mit Stolz zu sagen, das ist nicht gut, sollten wir die Symbole uminterpretieren. Natürlich sind die Christen sofort darauf angesprungen. Oh, das dürfte ich nicht sagen. Er würde seit 2 Jahren die Leute psychologisch betreuen und er würde mir überhaupt nicht zustimmen. Ich habe nur gesagt, wenn du 2 Jahre gebraucht hast, jemanden freizusetzen, dann bist du schwach. Es sollte dich keine 2 Jahre kosten, irgendjemanden freizusetzen. Das solltest du in 2 Sekunden schaffen, indem du sagst, komm raus, und dann solltest du sie zu Jüngern machen. Kommt schon, jeder ist in irgendeiner Art und Weise in einem Freisetzungsprogramm. Bei uns Christen heißt das die Erneuerung des Sinnes. Immer wenn du deinen Sinn erneuerst, deprogrammierst du dich vom Denken der Welt. Wenn sie einen Dämon haben, ist er so groß und so böse und jeder hat Angst vor ihm. Aber Satan ist ein Feigling. Er ist nicht groß und mutig. Er ist ein Feigling. Er geht herum und versucht, die Leute zu finden, die er verschlingen kann. Er geht nicht herum und verschlingt Leute, sondern er sucht nach schwachen Christen, die er auffressen kann. Und die meisten Christen würden das sogar zulassen, denn sie haben Angst vor dem Teufel. Das ist verrückt. Die Bibel sagt, die Niederträchtigen laufen durch die Straßen, verstecken sich und rufen Löwe, wenn kein Löwe da ist. Es heißt, die Niederträchtigen fliehen, wenn keiner sie verfolgt. Warum? Weil sie Feiglinge sind. Aber es heißt auch, der Gerechte ist so mutig wie ein Löwe. Es wird Zeit, dass die Menschen mutig werden. Wir sollten anfangen, die Gerechtigkeit, die wir haben, zu erkennen und aufhören, uns über all dieses Zeug den Kopf zu zerbrechen. Aber auf Facebook haben sich die Leute aufgeregt über die Sachen, die ich gesagt habe und die Worte, die ich benutzt habe. Aber ich sage euch, wir müssen irgendwann erkennen, dass wir mehr Kraft haben als sie. Das Problem ist, wir benehmen uns nicht so, sondern die meiste Zeit schämen sich die Christen einfach nur. Entschuldigt, ich bin abgeschweift und ich muss euch gleich in die Pause schicken. Er schreibt, Brüder, ich rede nach Menschenart, selbst eines Menschen Testament. Oh, deswegen habe ich überhaupt darüber gesprochen. Das brachte mich darauf, nach Menschenart. Denn ich schrieb auf Facebook und sagte, hey, wenn ihr die Symbole nicht mögt, die wir benutzen, dann schreibt mir nicht, denn ich werde nicht zuhören. Ich weiß, woher diese Symbole kommen. Ich kenne auch ihren Zweck. Ich werde nicht auf euch hören. Wenn ihr wirklich wollt, dass ich auf euch höre, dann betet zu Gott und sagt ihm, dass er mir das sagen soll. Denn ich werde schneller auf ihn hören als auf die meisten Menschen. Dann schrieben sie, du hörst dich an, als kämst du von einem anderen Planeten, denn du sagst immer, ihr Menschen. Aber die meisten Christen nennen Brüder und Schwestern Brüder und Schwestern. Aber du nennst uns ihr Menschen. An der Stelle hatte ich meinen Spaß damit. Es machte ja sowieso keinen Unterschied mehr, was ich sagte, deswegen schrieb ich zurück, ich komme von einem anderen Planeten. Er wird Himmel genannt. Ich bin nicht von der Erde. Ich bin nicht menschlich. Ich bin wiedergeboren. Ich bin eine neue Art. Vielleicht seid ihr nicht gewohnt, mit Leuten wie mir zu reden, weil ihr kaum jemanden von uns antrefft. Aber hier bin ich. Und soweit es mich betrifft, bist du ein Mensch. Solange du nicht neugeboren bist, bist du nur ein Mensch. Aber wenn du wiedergeboren bist, hast du Gottes göttliches Wesen. Nein, ich sage nicht, dass du dann ein Gott bist. Das meine ich auch nicht. Alles, was ich sage, ist, dann hast du Gottes göttliches Wesen. Ich habe Gottes göttliches Wesen. Paulus schreibt immer wieder, ich rede mal wie ein Mensch. Warum schreibt er das? Weil er nicht gewohnt war, wie ein Mensch zu reden. Er war es gewohnt, von göttlichen Dingen zu sprechen. Viele Christen geraten ganz außer Fassung, wenn sie das hören, werden darüber ganz verwirrt. Sie mögen die Idee nicht, dass wir etwas Besonderes sind. Sie sagen, wir sollten niedrig von uns denken. Und dann merke ich, ich rede mit einem Menschen. Aber ich bin kein Mensch mehr. Ich bin von einem anderen Planeten. Nein, ich sage nicht, dass ich mit einem Raumschiff von irgendwo gekommen bin. Bitte, kommt schon. Aber ich bin von oben geboren. Ich bin nicht von hier geboren. Also, wenn du mich nicht verstehen kannst, dann stell dir vor, dann bin ich froh. Warum? Sie haben meinen Herrn auch nicht verstanden. Und dass du mich nicht verstehen kannst, bedeutet nur, dass du wahrscheinlich nicht wiedergeboren bist. Ganz einfach. Lass dir den Geist Gottes schenken und du wirst verstehen, wovon ich rede. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich meinen Sinn erneuert habe. Das werde ich nicht tun. Es hat mich einfach zu viel Mühe gekostet, meinen Sinn zu erneuern. Und ich werde keine 5 Minuten riskieren, dass jemand die Erneuerung rückgängig macht. Das mache ich nicht. Ich weigere mich. Ich gehe lieber allein den richtigen Weg, als mit der Menge den falschen Weg. Also, er schreibt, Brüder, ich rede nach Menschenart. Selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Mit anderen Worten, wenn ein Vertrag oder Bund einmal abgeschlossen ist, dann streicht man nichts weg und man schreibt nichts dazu. Er ist abgeschlossen. Paulus gibt hier einfach ein alltägliches Beispiel. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seinem Nachkommen. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem. Und seinem Nachkommen. Und der ist Christus. As of many, but as of one. And to thy seed, which is Christ. Now do you hear that? Hört ihr das? Als Gott an Abraham seine Verheißung machte, hat er nicht zu vielen Leuten geredet. Er sprach zu Abraham und zu einer einzigen anderen Person, dem Nachkommen, Christus. Einverstanden? He wasn't talking. Er sprach nicht zu all den Menschen im Mittleren Osten und er sprach nicht zu all den Leuten, die behaupten, dass sie die Söhne Abrahams seien. Er sprach zu Abraham und zu einem Nachkommen, der Jesus Christus ist. Steht das auch so in eurer Bibel? Können wir uns darauf einigen und es als Tatsache akzeptieren? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe es nicht reingeschrieben. Steht auch in deiner Bibel, oder? Die Verheißung wurde also Abraham und seinem Nachkommen gegeben, Christus. Nicht an viele Nachkommen, viele Leute. Was unter anderem auch bedeutet, es wurde nicht zu dir gesagt. Ich erkläre es gleich. Habt keine Angst. Dies aber sage ich, ein vorher von Gott bestätigten Bund mit Abraham macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz Moses nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Mit anderen Worten sagt er, schaut, Gott gab Abraham ein Versprechen und 430 Jahre später kam das Gesetz. Aber auch das später gegebene Gesetz konnte die Verheißung gegenüber Abraham nicht aufheben. Aber das Gesetz war nicht die Verheißung an Abraham. Das Gesetz wurde gegeben wegen der Übertretungen, wie wir gleich sehen werden. Wir müssen den Bund bzw. die Verheißungen, die Abraham gegeben wurden, unterscheiden vom Gesetz Moses. Der Bund mit Abraham wurde von Jesus erfüllt. Und das Gesetz wurde weggetan. Das Gesetz wurde nur hinzugefügt, bis Christus gekommen war. Ich greife mir voraus, aber ich möchte, dass ihr das lest. Ich hoffe, ihr lest das nochmal nach. Dies aber sage ich, ein vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Also das Gesetz hat die Verheißung nicht geändert. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Also es gibt einen Unterschied zwischen Gesetz und Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Gott hat Abraham kein Gesetz gegeben. Das Gesetz gab er an Mose. Gott gab Abraham eine Verheißung und an Mose gab er das Gesetz. Und das an Mose gegebene Gesetz hat die Verheißung an Abraham nicht geändert. Amen? Now, Wherefore then serveth the law? Was soll nun das Gesetz? Wozu ist es gut? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Und wie lang? Bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Von wem spricht er? Von Christus. Das Gesetz wurde gegeben, bis Christus gekommen war. Als er gekommen war, wurde das Gesetz hinweggetan. Du kannst also gar nicht mehr unter dem Gesetz sein. Stimmt's? Es war angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem. Mit anderen Worten, ein Mittler steht nicht auf einer Seite, sondern er vermittelt zwischen zwei Seiten. Er ist neutral. Gott aber ist nur einer. Er will hier Folgendes ausdrücken. Den Bund, den Gott mit Abraham schloss, war tatsächlich ein Bund mit Jesus. Gott hat diesen Bund mit Jesus geschlossen. Und weil Jesus noch nicht da war, wurde er von seinem Vorfahren Abraham physisch vertreten. Gott schloss also in Wirklichkeit einen Bund zwischen ihm und Jesus. Und das Tolle dabei ist, Gott schließt einen Bund mit sich selbst, an dem Abraham teilnehmen durfte. Das ist ein ziemlich guter Handel. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Nein, auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber wir wissen, dass es kein Gesetz gibt, aus dem Leben oder Gerechtigkeit kommt. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Nicht durch das Gesetz, sondern durch die Verheißung. Und wie kommst du an diese Verheißung? Durch Glauben an Jesus Christus. Aber jetzt pass auf. Bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt. Das bedeutet, als der Glaube kam, waren wir nicht mehr unter dem Gesetz. Wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbar werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden. Was war also der Zweck des Gesetzes? Es sollte uns zu Christus bringen, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Mit anderen Worten, das Gesetz wurde gegeben, weil wir uns schlecht benommen haben. Es hat uns unsere Sünde gezeigt, damit du merkst, du kannst es selbst nicht schaffen. Jetzt können wir sagen, schau, jemand anders hat es für dich geschafft, komm zu Christus. Dann kommst du zu Christus, weil du im Glauben bittest. Wir werden wiedergeboren und dann sind wir in der Verheißung. Das sind gute Nachrichten. Das hier ist das Herz des Evangeliums. Schaut, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Wer ist der Zuchtmeister? Das Gesetz. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du nicht mehr unter dem Gesetz, stimmt's? Okay. Now watch. For you, denn ihr seid Söhne Gottes durch den Glauben in Jesus Christus. Ihr merkt, dass nicht jeder ein Kind Gottes ist. Ihr seid Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Wenn du keinen Glauben hast, dann bist du kein Kind Gottes. Es gibt also zwei Familien in dieser Welt. Es gibt die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Versteht ihr? Es gibt jetzt weder Juden noch Griechen. Ende der Diskussion. Da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Passt auf, wenn ihr aber des Christus seid, also wenn ihr zu ihm gehört, wenn ihr an Christus glaubt, wenn ihr sein Eigentum seid, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Einzahl, nicht Mehrzahl. Warum? Weil ihr in Christus seid. Ihr erinnert euch, dass ich sagte, die Verheißung ist dem Nachkommen Abrahams gemacht worden. Also es geht um Christus, nicht um viele. Deswegen habe ich gesagt, es ist nicht an dich gerichtet, sondern an Christus. Aber wenn ihr in Christus seid, dann lebt nicht mehr ihr, sondern Christus lebt in euch. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also geht es nicht um dich, sondern es geht jetzt um Jesus. Und wenn du in Christus bist, bekommst du all die Wohltaten Christi. Und es geht jetzt gar nicht mehr um dich. Also hat Gott nicht dir etwas verheißen. Er hat dir gar nichts versprochen, sondern er hat es Christus versprochen. Aber wenn du in Christus bist, dann bekommst du alles, was er Christus verheißen hat. Aber dir hat er gar nichts versprochen. Darum hat dein Dienst nichts damit zu tun, was du getan hast oder wer du bist. Es hängt alles mit Jesus zusammen, weil du es nicht mehr bist, der lebt. Hör auf, mit den Versuchen selbst zu leben. Dein Leben ist in ihm verborgen. Hör auf, deinen Kopf aus ihm herauszustrecken. Solange du in ihm verborgen bist, kann dich der Teufel gar nicht finden. finden. Aber immer wenn du den Kopf herausstreckst und sagst, mein Dienst, meine Salbung, meine Gaben, dann ist der Teufel sofort zur Stelle und schnallt dich ins Gesicht. Bleib einfach verborgen in Christus. Nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er schreibt weiter, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben, halten wir hier an. Wer sind die Erben entsprechend der Verheißung? Wir sind es. Denn er sagt doch hier, wenn ihr aber in Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommen. Warum? Weil ihr in Christus aufgehört habt zu existieren. Aber Christus und du, ihr seid eins. Du bist es nicht mehr, sondern er ist es. Denn du bist in ihm. Und deswegen bist du Abrahams Nachkomme. Und wenn ihr Abrahams Nachkomme seid, dann seid ihr also auch Erben. An dieser Stelle steht ein Wort das erste Mal im Plural. Erben. Weil er berücksichtigt, dass wir unterschiedliche Menschen sind. Er will dir zeigen, wenn du in Christus bist, geht es nicht darum, wer du als Mensch bist, sondern wer Christus ist. Du bekommst die Segnungen Gottes, weil Christus der Erbe ist und du eins mit Christus bist. Das bedeutet, dass du alles bekommst, was er bekommt. Right? Now watch. Ich sag euch, das sind richtig gute Nachrichten, richtig gute Sachen. Er schreibt also, dann seid ihr Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Erben nach der Verheißung. Was war die Verheißung? Dass wir den Geist empfangen. Das Versprechen war, dass der Geist Gottes in uns wohnen würde. Deswegen war Jesus der Erste, der die Verheißung des Geistes empfangen würde, die Abraham verheißen war. Erinnert ihr euch, als Jesus zum Jordan ging, um getauft zu werden? Da war er der Erste, der die Taufe im Heiligen Geist empfing. Und er war der Erste, der in der Verheißung wandelte, die Abraham gegeben war. Die Verheißung, dass der Geist Gottes in dir wohnen würde und in dir Wohnung machen würde. Und wenn du in Christus bist, dann ist dir genau das Gleiche versprochen. Denn es ist Christus verheißen. Und wenn du in ihm bist, bekommst du, was Christus versprochen ist. Weil er der Erbe ist und ihr eins seid. Und nach der Verheißung erben. Wer sind die Erben? Ihr seid die Erben. Stimmt das? Seid ihr sicher? Ist das eure endgültige Antwort? Also ich kann euch das nicht ausreden. Seid ihr sicher? Ich will nur sicher gehen. Ich möchte euch kein Schlupfloch lassen, das ihr euch herauswinden könnt. Ich möchte euch in eine Ecke drängen, damit ihr nirgendwo anders hingehen könnt. Also ihr seid die Erben. Stimmt's? Jetzt seid ihr ziemlich still geworden. Okay, this is not a trick. Das ist kein Trick. Lest einfach in eurer Bibel nach. Er schreibt, wenn ihr in Christus seid, dann seid ihr Abrahams Nachkomme und Erbe entsprechend der Verheißung. Und das seid ihr. Kann euch irgendwer das noch ausreden? Es gehört jetzt euch. Will nur sicher gehen. Kapitel 4. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, wer ist der Erbe? Ihr seid das. Okay. Solange der Erbe unmündig ist, wir haben heute schon über Kinder geredet, über Babys in Christus, fleischlich, Milch. Solange der Erbe unmündig ist, ein Kind, fleischlich, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Though he be Lord of all. Also, wer ist Herr über alles? Aber nicht so schnell. Automatisch wollt ihr Jesus sagen, was natürlich richtig ist, denn er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Aber über welche Herren ist er der Herr? Über uns. Und ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven. Also, der Erbe bist du. Und solange du ein Baby in Christus bist, solange du ein Kind bist, solange du fleischlich gesinnt bist, solange du von Milch lebst und du die Speise nicht tust, solange du so handelst, bist du ein Sklave. Was tut ein Sklave? Ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut, sagt Jesus. Einem Sklaven muss man sagen, was er tun soll, wann er es tun soll und wie er es tun soll. Aber ein Sohn weiß das. Als Jesus das gesagt hat, gab es keine Söhne außer ihm. Deswegen sagt er, ein Freund weiß es. Denn er konnte sie noch nicht Söhne nennen. Aber der Freund wurde schließlich zum Sohn. Solange du also ein Kind bist, unterscheidest du dich nicht von einem Diener. Aber wenn du aufgewachsen bist, hörst du auf, ein Diener zu sein. Mit anderen Worten, du bist eigentlich kein Diener, aber solange du unmündig bist, unterscheidest du dich nicht von einem Sklaven. Sogar wenn der Erbe, das Kind, Herr über alles ist. Wer ist also Herr über alles? Ihr seid es. Ja, aber so kannst du das nicht sagen. Denk dran, trennt nicht, was Gott zusammengefügt hat. Wenn Jesus, der Herr über alles ist, und nicht mehr du lebst, sondern Christus in dir lebt, und da du in Christus bist, bist du also auch Herr über alles. denn du bist mit ihm ein Erbe und was immer er hat, das hast du auch. Wenn er also der Herr über alles ist, dann bist auch du der Herr über alles. Seht ihr jetzt eure Verantwortung? Manche denken, oh toll, Herr über alles, ich habe Macht. Nein, nein, du verstehst nicht. Es geht um Verantwortung. In den vergangenen Jahren haben viele Menschen diesen Zusammenhang verstanden. Und als sie darin lebten, kam der Feind auf sie zu. Und irgendwie kommen sie weg vom Verständnis der Verantwortung eines Sohns. Und dann sehen sie sich als etwas Besonderes. Ich habe diese Offenbarung und du hast das nicht, also bin ich über dir. Sobald du in diese Richtung gehst, kommst du weg von dem, was du eigentlich sein solltest. Du kommst dahin, dass du über andere herrschen willst. Du hörst auf, der zu sein, der du sein solltest. Du nimmst deine Verantwortung nicht wahr. Ein Sohn übernimmt Verantwortung. Ein Sklave übernimmt keine Verantwortung. Ich mache nur, was man mir sagt. Nicht mein Fehler, ich habe nichts damit zu tun. Versteht ihr? Ich sage aber, solange der Erbe, das bist du, solange er ein Kind ist, fleischlich, von Sünden gelenkt, Milch, all dies, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven. Es muss ihm gesagt werden, wann und wie er was zu tun hat. All diese Sachen, das beschreibt die meisten Christen. Gott, sag mir, was ich tun soll und wann. Befiehl mir auch loszugehen, sonst mache ich keinen Schritt. Ich will dich nicht verärgern, indem ich was falsch mache. Sagt ihnen, so denken und handeln Sklaven. Aber ein Sohn weiß. Ein Sohn weiß, was sein Vater tut. Jesus sagte, warum sucht ihr mich? Wisst ihr nicht, dass ich bei den Angelegenheiten meines Vaters sein muss? Das war das, was er tat. Er handelte in den Angelegenheiten seines Vaters. Du musst nicht fragen, ob du tun darfst, was dein Vater tut. Handle einfach darin, denn es ist deins. Es ist alles deins. Erinnert ihr euch an den verlorenen Sohn bzw. seinen älteren Bruder? Jeder redet von dem verlorenen Sohn, aber eigentlich ist es eine Geschichte über den älteren Bruder. Denn der ältere Bruder wurde wütend, während der jüngere Sohn einfach abgehauen ist und all die falschen Sachen getan hat. Dann kam er zurück und bekam die Segnungen des Vaters. Der ältere Bruder beklagt sich, für mich hast du das nie getan. Aber entscheidend ist der nächste Vers, wo der Vater sagt, du warst immer bei mir. Du hättest dir jederzeit ein Rind holen können. Dass du es nicht getan hast, zeigt einfach, dass du nicht weißt, wer du bist. Du bist mehr auf deinen Bruder konzentriert, als worauf du bei mir Zugang hast. Genauso bei Christen. Sie gehören seit 20 Jahren zur Gemeinde und jemand kommt rein, wird sozusagen von der Straße gerettet, bekehrt sich, wird von Rauschgift oder Alkohol freigesetzt, kommt rein, wirft sich vor dem Altar nieder und Gott heilt ihn. Zack. Gott sei gesegnet, ich bin Sonntagsschulleiter und gebe immer den Zehnten und ich versuche seit 10 Jahren geheilt zu werden und Gott heilt mich nicht. Es ist nicht richtig, dass er den da geheilt hat. Das tut mir leid, älterer Bruder. Gott ist nicht derjenige, der entscheidet, wann du geheilt wirst. Schon lange hättest du deine Heilung jederzeit empfangen können. Wann immer du wolltest, weil es bereits geschehen ist. Versteht ihr? Seht ihr die Freiheit darin? Die Leute bitten mich häufig, könntest du bitte darüber beten, ob du in unsere Gemeinde kommen kannst? Ich sagte, nein, mache ich nicht. Ich werde nicht darüber beten, ich werde einfach kommen. Ich muss nicht beten. Er hat mir schon gesagt, dass ich in die ganze Welt gehen soll. Ich muss nicht in Frage stellen, ob ich in die ganze Welt gehen soll. Wenn du irgendwo in der Welt lebst, dann werde ich kommen. Wenn du allerdings auf den Mond ziehst, wahrscheinlich nicht, denn er hat mir nicht befohlen, den Mond zu evangelisieren. Aber wenn du in der Welt lebst, werde ich kommen. Natürlich komme ich, wenn ihr mich einladet. Ich muss nicht darüber beten. Wir müssen uns natürlich über die Details und den Zeitpunkt und so weiter einig werden, aber unabhängig vom Wetter werde ich kommen. Ich frage Gott inzwischen nicht mehr, wo ich hingehen soll. Manchmal sage ich zu Gott, Gott, in dieser Gegend waren wir noch gar nicht, da müssen wir mal hin. Dann brauche ich jemanden von dort, der mich anruft und mich einlädt. Und normalerweise ruft mich innerhalb einer Woche oder 10 Tagen jemand von dort an und lädt mich zu sich ein. Und dann sage ich, ja, wir würden uns freuen. Das machen wir häufig so, denn ich werde an jeden Ort der Erde gehen, ist mir egal. Ich versuche allerdings, an die rauen Orte zu kommen, solange ich jung bin. Wenn man alt ist, wird es anstrengend. Wenn du alt wirst, wird Gott dir die einfachen Orte geben. Also er schreibt weiter. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Ich wiederhole das, damit ihr erkennt. Ihr seid Herr über alles, denn ihr seid in Christus und Jesus ist Herr über alles. Weil das so ist, habt ihr Vollmacht. Es ist nicht eure, es ist seine. Wenn ihr sprecht, dann spricht er. Wenn sie euch empfangen, dann empfangen sie ihn. Wenn sie euch nicht empfangen, dann empfangen sie ihn nicht. Ihr müsst jetzt die Evangelien lesen und verstehen, wie groß die Einheit ist, die ihr mit ihm habt. Er sagt, er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Ihr seid diese Könige und ihr seid diese Herren. Denn in der Offenbarung heißt es, dass wir unserem Gott zu Königen und zu Priestern gemacht worden sind. Ihr seid die Könige, über die er König ist. Und ihr seid die Herren, über die er Herr ist. Wichtig ist, ihr könnt über alles herrschen, außer über andere Menschen. Dummerweise ist das genau die Sache, über die jeder herrschen möchte. Aber du kannst über alles herrschen, was auf der Erde kriecht und krabbelt, was schwimmt, was durch die Luft fliegt. Du hast totale Autorität über all diese Sachen, denn in Christus hast du die Autorität darüber. Und denkt euch, Bakterien kriechen. Sie fliegen. Darüber hast du Autorität. Du kannst ihnen sagen, sterbt im Namen Jesu. Und es geschieht so. Du hast diese Autorität. Ihr bemerkt, wie er schreibt, solange es unmündig ist, unterscheidet sich das Kind nicht vom Sklaven. Ist euch klar, dass er schon die ganze Zeit Herr über alles ist? Aber er hat nicht darin gelebt. Denn die ganze Zeit denkt er wie ein Diener. Man muss ihm sagen, was er tun soll, denn er ist ein Kind. Aber wenn er anfängt zu wachsen, muss ihm nicht mehr gesagt werden, was er tun soll. Er weiß, was er tun soll, denn er hat seine Sinne durch den Gebrauch geübt, um zu unterscheiden, was gut und böse ist. Das ist richtig, das ist falsch. Tu dies, aber tu nicht das. Sei geheilt. Na gut, du sagst den Leuten nicht, dass sie krank bleiben sollen. Aber du kannst jetzt unterscheiden. Das ist deine Berufung. Du bist jetzt derjenige, der beendet, was ihm nicht gefällt. Du sagst dem Ding, dass es jetzt aufhören muss. Du magst nicht, was in deinem Bereich geschieht? Sag ihm, dass es aufhören muss. Du kannst anfangen, Situationen zu bestimmen. Du solltest der geistliche Statthalter über dein Gebiet sein. Du solltest bereit sein, in dein Gebiet zu gehen und dem Teufel zu sagen, Satan, Krankheiten und Gebrechen werden hier keinen Fuß fassen. Dann gehst du von Tür zu Tür und sagst, ich bete für Kranke. Und falls hier jemand krank ist, dann werden wir uns jetzt darum kümmern. Denn wir wollen alle Krankheiten und Gebrechen aus meinem Operationsgebiet ausradieren. Aber geht nicht zur Tür und sagt, Entschuldigung, wir beten für Leute und da gibt es Leute und wir glauben, dass Gott heilen kann und wir denken, wir sollten vielleicht, wir wollten einfach, dass Jesus vielleicht, dass wenn sie krank sind und vielleicht wollen sie ja gesund werden und verschwendet eure Zeit nicht mit sowas. Ich glaube an Heilung, aber wenn ihr zu mir kommt und so reden würdet, würde ich euch die Tür vor der Nase zumachen. Lernt erstmal zu glauben, was ihr da sagt. Werdet überzeugt davon und dann kommt zurück und sprecht mit mir. Aber kommt nicht zu mir und redet unaufrichtig. Ich weiß nicht, aber vielleicht könnte Jesus, vergeudet eure Zeit nicht. Wenn ihr es tun wollt, geht dahin und fragt, ist hier jemand krank? Großmutter liegt krank im Hinterzimmer? Darf ich zu ihr gehen? Und dann geht einfach hin, legt eure Hand auf und sagt, in Jesu Namen, sei geheilt. Und dann schaut, was passiert. Vergesst mal die Leute. Sagt dem Teufel einfach, Satan, du kannst nicht in meinem Stadtgebiet bleiben. Versteht ihr? Anscheinend habe ich euch noch nicht überzeugt, aber wir werden dahin kommen. Paulus schreibt, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Das ist der Zeitpunkt, wenn du erwachsen wirst. So waren auch wir, als wir Unmündige waren. Hört ihr? Wir waren das. Das ist Vergangenheitsform. Wir waren unter die Elemente der Welt versklavt. Paulus schreibt, solange wir Kinder waren, waren wir unter die Elemente der Welt versklavt. Das heißt also, wenn wir erwachsen sind, dann versklaven uns die Elemente dieser Welt nicht mehr. Wir fangen an, den Elementen der Welt Befehle zu geben. Sie geben uns keine Befehle mehr. Als ich vor kurzem nach Südafrika geflogen bin, brach dieser Vulkan aus und sie sagten uns, oh, ihr müsst wahrscheinlich eine Weile hierbleiben. Aber ich sagte, nein, ich muss in 2 Wochen in Australien sein. Der Himmel wird frei werden und wir werden rausfliegen können. Genau das geschah. Und nachdem wir weg waren, schloss sich die Wolkendecke wieder. Ihr fragt mich, glaubst du wirklich, dass du etwas damit zu tun hast? Ja, das denke ich. Wenn ich nicht glauben würde, dass Gott meine Gebete beantwortet, würde ich nicht beten. Wenn ich bete, erwarte ich, dass sie beantwortet werden. Jesus sagte, was immer ihr erbitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Also glaubt wenigstens an eure eigenen Gebete. Ihr müsst nicht an die der anderen glauben. Er schreibt also, wir waren unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott, sandte ist Vergangenheitsform. Wisst ihr noch, was ich über die Vergangenheitsform der Worte Gottes gesagt habe? Es ist erstaunlich, wenn ihr die Briefe lest, merkt ihr, dort steht alles in der Vergangenheitsform. Alle warten darauf, dass Gott etwas tut. Nein, er hat es schon erledigt. Er wartet darauf, dass du etwas mit dem tust, was er bereits getan hat. Sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Sklave. Du bist kein Diener mehr, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe Gottes durch Christus. Also hör zu, du bist kein Diener mehr. Viele Leute stellen mich vor, herzlich willkommen zu dem Diener Gottes. Nein, das stimmt nicht. Ich bin kein Diener. Ich bin ein Sohn, der dient. Ich sage nicht, dass ich nicht diene, aber ich bin kein Diener. Das ist ein großer Unterschied zwischen einem Diener und einem Sohn. Also, wir haben so etwas heutzutage kaum noch. Wenn ihr euch irgendein Geschäft, zum Beispiel McDonald's oder etwas Ähnliches anschaut, wo Angestellte sind, dann gibt es da immer noch den Eigentümer oder Franchise-Nehmer, dem alles gehört. Also die Angestellten, wenn der Eigentümer in den Laden kommt, fangen die Angestellten an, eifrig zu arbeiten. Denn Angestellte sind wie Diener. Aber beim Sohn ist es anders. Wenn der Eigentümer hineinkommt, bleibt der Sohn ganz gelassen. Warum? Weil der Eigentümer sein Vater ist. Ein Diener fragt, kann ich jetzt meine Pause machen? Aber der Sohn sagt nur, ich mache jetzt Pause. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Das Problem ist, dass ihr euch nicht als Sohn anseht. Ihr glaubt immer noch, ihr müsstet für alles eine Erlaubnis haben. Aber Gott sagte zu euch, ihr müsst mich nicht jedes Mal fragen. Tut, was ihr möchtet. Geht in die ganze Welt, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt Dämonen aus. Viel Spaß. Geht los, geht spielen. Erkennt, dass ihr die Autorität habt, das überall zu tun. Ein Polizist hat nicht nur Autorität über eine Straße. Er hat Autorität überall, wo er ist. Denn wenn er überhaupt Autorität bekommen hat, dann hat er genug Autorität, damit er jede Situation handhaben kann. Ein Polizist hat nicht die Vollmacht, nur bestimmte Verbrechen zu behandeln und andere nicht, weil die vielleicht zu groß für ihn sein könnten. Er hat die Vollmacht, jedes Verbrechen zu stoppen, das er sieht. Bei dir ist es das Gleiche, denn du bist ein Sohn. Aber du bist ebenso Gottes Polizist. Deine Aufgabe ist es, Probleme zu erkennen und sie zu beheben. Und du reparierst so lang, bis es aussieht wie im Himmel. Ganz einfach. Das ist richtig gut, oder? Ich sag euch, so leben wir und so handeln wir. Es ist so gut, es ist so einfach. Ich lebe nicht nach Regeln. Und doch halte ich die Regeln, weil ich mir einfach über die Regeln keine Gedanken machen muss. Die Leute, die sich ständig über die Regeln Gedanken machen, was tun die? Sie schauen ständig auf sich selbst und fragen sich, halte ich die Regeln? Aber ich brauche nicht auf mich selbst zu schauen. Ich kann auf Menschen schauen, die Hilfe brauchen und kann ihnen helfen. Aber selbst wenn ich einen Fehler mache und eine Regel breche, weiß ich, dass Gott groß genug ist und seine Gnade alles überdeckt. Denn ich bewege mich innerhalb der Gnade Gottes und helfe anderen. Ich handle in der Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten. Amen? Also, ich schicke euch gleich in die Pause. Also, ich versuch's wirklich. Paulus schreibt, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Mit anderen Worten, ihr habt Teufeln gedient und glaubtet, ihr dientet Gott. Ihr wusstet nicht, was ihr tatet. Merkt ihr, dass hier nicht steht, dass das nicht zählte? Es zählte. Ihr dientet dem Teufel, wenn ihr eigentlich Gott dienen wolltet. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr habt das getan, als ihr Gott nicht kanntet. Warum geht ihr zurück unter diese Sachen, obwohl ihr Gott doch jetzt kennt? Und lebt so, als würdet ihr Gott gar nicht kennen. Er schreibt weiter, ihr beachtet Tage und Monate und Jahre und bestimmte Zeiten. Manche sagen, ihr müsst euer Opfer am Versöhnungstag bringen, sonst wird euch Gott nicht segnen. Das ist eine Lüge. Versteht ihr? Oh, wir müssen die Feiertage einhalten. Nein, müsst ihr nicht. Jesus hat die Feiertage gehalten. Ihr feiert Jesus. Wenn ihr Jesus feiert, ist alles in Ordnung, denn er hat die Feiertage gehalten. Ihr könnt die Feiertage anschauen und Jesus darin sehen, daran ist nichts falsch. Aber glaubt nicht, dass euch das Halten der Feiertage irgendeinen Vorteil bei Gott gibt. Nichts, was du tust, kann dir mehr Anerkennung Gottes bringen, als du schon hast. Versteht ihr? Das ist eine gute Lehre. Das ist Freiheit. Paulus schreibt, ich habe Angst um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Ich bin zu euch gekommen, habe mir Mühe gegeben, habe mir den Mund fusselig geredet. Und jetzt kriege ich Angst, denn ich höre, wie ihr auf Feiertage Wert legt und unter das Gesetz zurückgeht. Um Himmels Willen, was tut ihr denn? Warum wollt ihr so etwas tun? Warum wollt ihr zurückgehen unter das Gesetz und im Fleisch beenden, was im Geist begonnen wurde? Kommt zurück in den Geist, lebt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Das sagt er ihnen immer wieder. Seid einfach frei. Okay, macht eine Pause. Gut, die Pause ist vorüber. Lasst uns anfangen. Let's make it quick though. You gotta